an der Straße nach Sarajevo. Hörspiel von Gerhard Herrn. Regie Klaus Wirbitzki. Noch einen, Herr Kommissar? Von mir aus. Sie finden unsere Clubfeste nicht sehr lustig, wie? Den besten Teil davon versäume ich wohl. Hier an der Bar. Die Vorträge von Dr. Absmeier sind berühmt. Jeder zweite Satz eine Pointe. Hören Sie? Ich habe nicht gewusst, dass die Transoktra Humoristen beschäftigt. Und das auch noch in leitender Position. Es gibt offenbar mehr als nur eine Möglichkeit, Karriere zu machen. Wenn Sie es sagen, Robby, Ihr Beruf scheint Sie ja zum Experten gemacht zu haben. Was wissen Sie denn eigentlich von Dr. Absmeier? Keine Verhöre an der Bar, bitte. Dieser Job ist eine Vertrauensstellung. Ach, kommen Sie, Robby. Das Wichtigste wissen Sie doch selbst, Herr Kommissar. Mitglied der Geschäftsführung, Jurist, miserabler Tennisspieler, naja. Geheimnisträger. Vor dem Haus eine Fernsehkamera, die den Eingang überwacht. Jeden Morgen die gepanzerte Limousine, die ihn zum Dienst bringt. Na, sehen Sie. Sehr viel mehr weiß ich auch nicht. Ja, und stellvertretender Vorsitzender des Tennisclubs. Na, ohne die Zuschüsse der Transoktra könnte unser Club nicht überleben. Zumindest wären die Gebühren so hoch, dass ein armer Polizist sie nicht bezahlen kann. Aber Herr Kommissar, ein Ass wie Sie könnte doch bei uns auch umsonst spielen. Na, kann ich das bitte schriftlich haben? Nanu, Hartmann, warum sind Sie nicht bei den anderen? Ich besitze kein Dinnerjacket. Oh Gott, unsere arme, unterbezahlte Kriminalpolizei. Vielleicht müssten wir Spielern von Ihrem Rang einen Kleidungszuschuss bewilligen. Oder Spielern wie Ihnen eine Schlankheitskur. Sie waren auch schon Vizier-Göbel. Robby zahlen. Oh Hartmann, können sich zwei alte Schnüffler wie wir nicht mal mehr anpflaumen? Auch Ihre Vergleiche hinken, Göbel. Was immer Sie sein mögen, ich bin kein Schnüffler. Selbstverständlich nicht, Hartmann. Nur ein treuer Hüter des Gesetzes, der allerdings von jemandem wie mir immer noch einiges lernen könnte. Die Getränke des Herrn Kommissar gehen auf mich, Robby. Nee. Sie können ja nicht einfach verschwinden, junger Freund. Der Vortrag von Dr. Absmeier dürfte gleich zu Ende sein und danach wird getanzt. Na, was habe ich gesagt? Ihr Gin Tonic, Herr Kommissar. Prosit, Hartmann. Prost. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie auch als Tänzer sehr begehrt sein werden. Mit Dinnerjacket oder ohne? Kabarettreif finden Sie nicht. Dabei hatte ich Absmeier immer für einen knochentrockenen Juristen gehalten. Das Untergründige in einem Helm. Robby, eine Flasche Brüt und drei Gläser, den Ecktisch. Also manches klang ja noch ein bisschen nach Galgenhumor. Er wollte eben etwas Pepp in die Bude bringen. Was auch dringend nötig war. Setzen wir uns nach hinten. Ja, soweit wie möglich. Der Diskjockey fummelt schon an seinen Knöpfen rum. Kommen Sie, Doktorchen. Miguel! Ich habe Sie vermisst. Warum haben Sie sich den Vortrag meines Mannes nicht angehört? Ja. Er ist ein berühmter Spaßmacher. Protokollschwierigkeiten, gnädige Frau. Der Herr Kommissar glaubte, er sei nicht angemessen bekleidet. Oh, was für ein Unsinn. Dinnerjackets sind schon lange nicht mehr in. Das versuchte ich dem Herrn Kommissar beizubringen, aber er nimmt mich ja nicht ernst. Wofür er wahrscheinlich seine Gründe hat. Also ich sehe schon, dieser Abend ist nicht mein Abend, gnädige Frau. Hm. Lieber Hartmann, ja. Sie entschuldigen mich. Tschüss. Ein unangenehmer Mensch. Sie scheinen Göbel auch nicht zu mögen, oder? Ohne Göbel wäre ich nicht im Club. Er hat für mich gebürgt. Zur Hälfte, Miguel. Zur Hälfte. Na, natürlich, entschuldigen Sie, Doris. Ich hätte sagen sollen, ohne Sie und ihn wäre ich nicht im Club. Also was ist los, Miguel? Gehe ich Ihnen auch auf die Nerven? Nein, aber eigentlich wollte ich schon lange weg sein. Kommt nicht in Frage. Die hier versammelte Club-Prominenz ist keineswegs für ihre Tanzleidenschaft berühmt. Wohingegen ich gekommen bin, um zu tanzen. Da sehen Sie. Schon glucken in allen Ecken tief betrübte Transoktra-Manager, um die Weltlage zu diskutieren. Mein Mann wird sich heute Abend auch noch als Orakel betätigen müssen. Oder als Hoffnungsträger. Hoffnungsträger? Das ehrenwerte Unternehmen, das sich diesen Tennisclub hält, gleicht derzeit einer verkehrten Welt. Alle halten den Frieden für möglich und freuen sich darüber. Aber wer, wenn er tatsächlich kommen sollte, kauft dann noch die teuren Waffensysteme der Transoktra? Was anderswo Hoffnung auslöst? Hier wird es zur Sinn- oder sogar zur Existenzfrage. Oh, offensichtlich nicht für Ihren Mann, oder sollte ich Sie falsch verstanden haben? Sie haben mich schon richtig verstanden, Miguel, nur... Was? Naja, vielleicht habe ich Ihnen eine falsche Auskunft gegeben. Ich wollte... Es klingt kompliziert. Und es ist kompliziert. Mein Mann genießt den Ruf, über die Ränder eines normalen Manager-Daseins hinausblicken zu können. Musisch, ja, ist eine der Bezeichnungen, die man ihm angeklebt hat. Ein musischer Mensch, also ein außergewöhnlicher Mensch. Zu so jemanden blicken andere auf, wenn die Lage etwas unsicher wird. Er muss dann, ob er will oder nicht, Trost spenden. Hoffnung vermitteln. Genau das. Fragt sich allerdings, naja, kann er das denn? Ich meine, kann er guten Gewissens die Lage rosiger färben, als sie wirklich ist? Das müssten Sie doch wissen, Doris. Also nach allem, was ich von hier aus mitbekomme, scheint er eine recht erfreuliche Laune zu verbreiten. Und am lautesten lacht Göbel. Das höre ich. Es scheint ihn aber nicht zu gefallen. Fast nichts, was Göbel tut, gefällt mir. Vor allem nicht, wenn es mit meinem Mann zu tun hat. Jetzt scheine ich Ihnen die Laune verdorben zu haben. Ach, reden Sie doch keinen Blech, Miguel. Sie und mir die Laune verderben? Den Tango habe ich übrigens bestellt. Na, worauf warten Sie noch? Gern. Polizei, Ihren Ausweis bitte. Was? Manano, hast du mich erschreckt? Treibst du denn zu nachtschlafender Zeit hier auf der Straße? Nein, was hält dich von deiner wohlverdienten Ruhe ab? Schau an, Michael Hartmann im Smoking. Geliehen, Nano, nur geliehen. War trotzdem nicht das passende Outfit. Aha, eure Clubfete. Was wäre denn das passende Outfit? Das gleiche in Weiß mit roter Fliege. Ja, mein Lieber, wer in besseren Kreisen verkehrt, kommt gelegentlich darin um. Gott. Die Dame, die du nach Hause begleitet hast, scheint sich in deiner schwarzen Fliege nicht gestört zu haben. Und frag jetzt bitte nicht, von wem ich rede. Die Residenz der Familie Abstmeier ist mir schließlich bekannt. Du spionierst doch nicht etwa hinter mir her, Hanno? Oh, wie kommst du auf sowas? Ich bin lediglich für Schilcher eingesprungen. Der wollte früher nach Hause. Kindergeburtstag, ist nicht zu fassen. Und da begibt sich der Herr Hauptkommissar persönlich auf Streifenfahrt. Es fördert nie, sich mit seinem Revier gelegentlich wieder vertraut zu machen. Schon irgendwelche neuen Erkenntnisse? Kommt drauf an, wie man es sieht. Ein junger Kollege, unbeweglich vor dem Haus einer Spanischlehrerin und Tennispartnerin verharrend, und zwar mindestens seit einer halben Stunde. Eine halbe Stunde, na komm. Unter Brüdern 20 Minuten, aber vollkommen unbeweglich. Was nagelt dich hier fest, Mike? Ich schaue mir dieses scheußliche Ding an, den Mast mit der Fernsehkamera. Das ist doch nichts Besonderes, dann gibt es noch zwei in unserer Gegend. Und alle vor den Häusern von Transoctra-Managern. Die Firma sorgt sich eben um ihre leitenden Herren. Aus gutem Grund, nehme ich an. Wer Hochleistungswaffen baut und verkauft, der lebt nun mal gefährlich. Muss ein komisches Gefühl sein. Was? Ja, ständig überwacht zu werden. Ja, wahrscheinlich reine Gewöhnungssache. Außerdem hebt es das Selbstgefühl. Ständig überwacht zu werden, meine ich. Gewöhnlichen Sterblichen wird sowas ja nicht zuteil. Sag mal, warum beschäftigt dich das überhaupt, Mike? Nur weil das Ding da die schöne Frau Absmeier bewacht? Spiel jetzt bitte nicht den Kavalier, der schweigt und leidet. Für mich warst du schon immer ein offenes Buch. Das hat mit Göbel zu tun. Ah ja, Eduard Göbel, dein Freund und Gönner. Hat er dir wieder mal vertraulich auf die Schulter geklopft? Ich, Sicherheitsbeauftragter, du Kripo, gleiche Brüder, gleiche Kappen? Nein, das war's nicht. Sondern? Na komm, komm. Es wird kalt. Ich habe den Wagen um die Ecke geparkt. Absmeier. Dr. Absmeier war der Mann des Abends. Er hat alle unterhalten, erst mit einer Rede, die sehr launig gewesen sein muss. Kabarettreif, sagt einer. Hm. Dann mit allerlei optimistischen Prognosen über die Zukunft der Transoctra. Aber die Leute machen sich Sorgen, verstehst du? Ja, kann ich mir denken. Jetzt, wo der böse Feind im Osten plötzlich Pfötchen gibt, wer braucht denn noch all die schönen Raketen und sonstigen Sachen, von denen die Transoctra lebt? Na, eben davon scheint Absmeier geredet zu haben. Und Göbel schlich immer um ihn herum, als wollte er sich keine seiner Worte entgehen lassen. Nicht mal sein Mienenspiel. Wahrscheinlich macht er sich auch Sorgen um seinen Job. Schließlich verdient er bedeutend mehr als unser eins. Das war's nicht, Hanno. Göbel hat Dr. Absmeier regelrecht, wie soll ich das sagen, belauert. Auch Doris. Ich meine, Frau Absmeier ist das schließlich aufgefallen. Und es hat sie so wütend gemacht, dass sie mitten im Tanz von mir wegging, zu Göbel und ihm was ins Ohr zischte. Na, was habe ich nicht verstanden. Und Göbel? Na, Göbel zuckte erst mal zusammen, dann grinste er. Grinste? Ich kann es nicht anders beschreiben. Es sah so aus, als wollte er sagen, na, hab dich nicht so, du weißt doch, was ich hier treibe. Ja, Doris, ich meine Frau Absmeier. Er kam noch wütender zurück und sagte, sie wollte gehen. Dann habe ich sie nach Hause gebracht. Du hast sie nicht gefragt? Nein, ich habe mich nicht getraut. Was sagst du dazu? Ja, ein bisschen merkwürdig klingt das schon. Der Sicherheitsbeauftragte der Transoctra belauert einen Geschäftsführer der Transoctra. Vorausgesetzt, du hast keine Gespenster mit gesehen. Mit Sicherheit nicht. Wann siehst du Frau Absmeier wieder? Übermorgen. Spanische Konversationsstunde. Ah, ja. Ja, an meinem freien Tag. Mhm. Dann versuch doch einfach, das Gespräch auf den heutigen Abend zu bringen. Falls dein Spanisch dafür schon reicht. Es reicht. Vielleicht bist du hinterher klüger. Komm, ich fahre dich jetzt nach Hause. Waren Sie schon mal hinter der Bühne, Herr Kommissar? Nein, Herr Rumpeter. Na, dann wissen Sie jetzt, wie es bei uns ist. Stickige Luft und ein Geruch nach verschwitzter Unterwäsche. Es klingt nicht, als ob Sie an Ihrem Beruf viel Freude hätten. Der Beruf wird einem manchmal ziemlich vermiest. Wodurch? Regisseure, junger Mann, Regisseure! Manche von diesen Burschen meinen, sie müssten jedes Stück zerflettern, bevor es ihren Ansprüchen genügt. Nicht einmal vor Klassikern schrecken sie zurück. Ja, davon habe ich gelesen. Aber nicht mit mir, nicht mit mir. Und wenn ich die ganze Produktion platzen lassen muss, das sollte allerdings nicht Ihr Bier sein, Herr Kommissar. Sind Sie denn wirklich echt? Ich habe noch nie mit einem Kriminalisten aus Fleisch und Blut zu tun gehabt. Wollen Sie meinen Dienstausweis sehen, Herr Umpeter? Aber ich bitte Sie, der Name meines Freundes Absmeier ist Legitimation genug. Und die Erwähnung seiner Frau reicht in jedem Fall aus, mein Interesse zu wecken. So, hier sind wir in Sicherheit. Ja, unter diesem Kleiderhaufen muss ein Stuhl verborgen sein. Was verbindet Sie übrigens mit Signora Doris? Ja, sie lehrt Spanisch an der Volkshochschule und ich habe ihren Kurs belegt. Und das reicht aus, ein persönliches Interesse an der Familie Absmeier zu begründen? Irgendwann schlug Frau Absmeier vor, die Teilnehmer sollten sich gelegentlich auch außerhalb der VHS treffen, um spanische Konversation zu üben, in einem Café. Außerdem spiele ich mit Frau Absmeier gelegentlich Tennis. Apart, apart. Und bei einem dieser Treffen, auf dem Tennisplatz oder im Café, scheint dann offensichtlich mein Name gefallen zu sein. Ja, sie sagte, ihr Mann hat früher mit Ihnen auf der Bühne gestanden. Er sei Clown gewesen. Clown? Hat sie wirklich Clown gesagt? Ja, einige Tage zuvor hatte sie ihn auch als berühmten Spaßmacher bezeichnet. Interessant. Und das alles hängt mit den Schwierigkeiten zusammen, in denen sich Volker Absmeier derzeit befindet? Ob er Schwierigkeiten hat, weiß ich gar nicht so genau. Ich schließe das nur aus einigen eher zufälligen Beobachtungen, die mir nicht aus dem Kopf wollen. Nämlich? Ein wichtiger Mann in seiner Firma scheint ihm zu misstrauen. Möglicherweise bespitzelt er ihn. Nun versuche ich herauszufinden, ob es Gründe dafür geben könnte. Sie meinen Gründe, die in seiner Vergangenheit liegen könnten. Ja. Ich bewundere Ihren Instinkt, junger Mann. Wovon sprechen Sie? Tja, wovon? Ich will versuchen, es in einfachen Worten zu erklären. Einen Schauspieler namens Volker Absmeier hat es nie gegeben. Wohl aber ein Stud Phil Volker Meier, der zusammen mit anderen Studenten Theater spielte. Überwiegend auf Spaß. Von allem diesen jungen Narren, zu denen auch ich gehörte, war Volker Meier der weitaus begabteste. Er war ein geborener Komödiant, kein Spaßmacher, wie seine Frau das auszudrücken beliebt. Auch kein Clown, obwohl er hinreißende Clowns gespielt hat, sondern jemand, der die Welt nur als Theater begreifen konnte und mit dem Leben nur fertig wurde, indem er daraus Theater machte. Gutes Theater wohlgemerkt. Ahnen Sie bereits, worauf ich hinaus will? Ich denke schon, ja. Ein solcher Mensch beschließt plötzlich, einen vollkommen anderen Weg einzuschlagen als den, der ihm praktisch vorgeschrieben ist. Er ändert seinen Namen, was vom Gesetz offenbar erlaubt wird, wechselt das Studienfach statt Philologie, Juristerei und macht Karriere in einer Branche, von der man annehmen möchte, sie können nichts weniger gebrauchen als Komödianten. Oder vielleicht doch? Gute Komödianten spielen immer und mit allem. Sollten sie nicht auch Manager darstellen können und in diesem Fach möglicherweise sogar besser sein als die sozusagen wirklichen Manager? Aber nein, was ich da sage, ist ja kompletter Unsinn. Und so unsinnig scheint mir das gar nicht zu sein, Herr... Und Peter, meinen Sie wirklich? Aber ja. Immerhin aus dem Mund eines Kriminalisten. Das nenne ich eine unerwartete Bestätigung meiner Vorahnungen. Ihrer Vorahnung? Ja, diese Hersteller von Raketen und anderem Teufelszeug, unter denen sich Volker bewegt, erkennen plötzlich, dass er gar nicht zu ihnen gehört, dass er sich in ihren Kreis nur eingeschlichen hat, so etwas wie der Vertreter einer anderen Macht. Macht, ja, einer anderen Welt, aber auf jeden Fall ein Feind. Sagten Sie nicht, er würde bespitzeln? Das ist vorerst nur eine ganz vage Vermutung. Vielleicht keineswegs so vage, wie Sie glauben. Volker in irgendeiner Gefahr, das hatte ich nun ja vorausgesehen. Jetzt, da es zuzutreffen scheint, besteht doch wohl eine Möglichkeit, dieser Gefahr zu begegnen. Oder nie? Ich weiß noch viel zu wenig, ja. Um Peter. Vielleicht sollte ich mal mit Volker reden. Wir sind noch immer Freunde und vertrauen einander. Das könnte möglicherweise von Nutzen sein. Na schön. Ich lade ihn zu meiner nächsten Sonntagsmatinee ein. Er interessiert sich nach wie vor für das, was ich so treibe. Danach ein Gläschen. Vielleicht können wir bei dieser Gelegenheit sogar eine neue Arkadienreise verabreden. Eine was bitte? Arkadienreise. Auch so ein Brauch von unseren gemeinsamen Tagen. Jedes Jahr fuhren wir einmal nach Griechenland. Er, ich, noch ein paar Freunde. Immer die gleiche Route durch Jugoslawien bis Evsoni. Dann links ab nach Edessa. Dort bei den berühmten Wasserfällen hatten wir ein Stammlokal. Etwas primitiv, aber romantisch. Das ganze Unternehmen nannten wir Arkadienreise. Die letzte Arkadienreise haben wir vor 2 Jahren unternommen. Dabei glaubte einmal jeder von uns, diese Ausflüge seien das, wofür wir eigentlich lebten. Nun ja, Tempi Passati. Aber vielleicht besteht doch noch Hoffnung. Ich muss mich in der Kantine sehen lassen und ein paar Verbündete gegen unseren Regisseur um mich scharen. Höre ich von Ihnen? Es könnte ja auch sein, dass Sie zuerst auf Neuigkeiten stoßen, Herr... Peter. Ja. D'accord. In diesem Fall hören Sie von mir. Na, es ist endlich gelesen, Mike. Ich lese schon zum 3. Mal. Was hat Schürcher eigentlich veranlasst? Blöde Frage. Was wird ein einfacher Streifenpolizist veranlassen, wenn ein ziemlich dicker Schlitten einen ganz gemeinen Lieferwagen ankreuzt? Hat ihn laufen lassen, deinen Dr. Absmeier. Vorläufig natürlich. Kein Alkoholtest? Schilcher hat die Feststellung getroffen, klugerweise übrigens. Dr. Absmeier sei nicht unter Alkohol gestanden, sondern... Und das Schock. Ich kann lesen, Hanno. Warum klugerweise? Mike, ein Deutscher der höchsten Preisklasse kollidiert minimal mit einem mittelprächtigen Japaner. Der Mann, der den Unfall verursacht hat, sitzt starr und regungslos hinter dem Steuer, als der aufnehmende Streifenpolizist erscheint. Schilcher spricht ihn an. Und der Mann reagiert ziemlich ausfallend. Fängt sich aber sofort wieder und wird so höflich, wie er vorher unhöflich war. Wenn ich Schilchers Bericht richtig deute, muss Absmeier sogar einen geradezu umwerfenden Charme entfaltet haben. Er steigt aus, er gibt alles zu. Momentane Unaufmerksamkeit nach einem harten Tag kann doch mal vorkommen oder nicht. Und natürlich steht er für den Schaden gerade. Und welcher einfache Polyp sollte davon nicht beeindruckt sein? Zumal, wenn er genau weiß, wen er vor sich hat. Ach so, Schilcher kannte Absmeier. Ja, er ist länger im Revier als du. Der weiß, wie man sich gegenüber einem Repräsentanten der Firma Transoctra klugerweise verhält. Die berühmte Nummer im Präsidium. Anzuwählen, sobald die Transoctra auf irgendeine Weise ins Spiel kommt. Und dann alles Weitere dem Präsidium überlassen. Hast du sie denn angewählt, die berühmte Nummer? Habe ich nicht. Schilchers Meldung ist ein Geschenk von mir an dich. Muss ich jetzt Danke sagen? Dieser Dr. Absmeier geht dir doch nicht aus dem Kopf. Und ich verstehe sogar, warum. Bisher jagst du einem Gespenst nach. Jetzt hast du was in der Hand. Ein Unfallbericht. Von dem das Präsidium noch nichts weiß. Wohl aber weiß ein anderer mittlerweile schon längst, was passiert ist. Göbel. Na bitte, dein Gehirn tickt noch. Wer sonst als Göbel? Es gehört nun einmal zu seinen Pflichten, von einem so hochempfindlichen Unternehmen wie dieser Waffenschmiede alles fernzuhalten, was ihr schaden könnte. Besonders Mutmaßungen über die geistige Verfassung eines ihrer leitenden Manager. Göbel ruft also beim Präsidium an. Hat er schon längst gemacht. Und weiß inzwischen... Dass man dort nichts weiß. Das heißt... Irgendwann wird er hier anrufen. Nein, nicht irgendwann. In den nächsten 5 Minuten. Er wird bitten, mit seinem Clubkameraden Kommissar Michael Hartmann verbunden zu werden. Oder glaubst du, der hat dich nur deshalb in diesen feudalen Kreis gezogen, weil du ein zweiter Boris Becker bist? Du lässt einem auch gar keine Illusionen, Hanno. Nenn es Altersweisheit, Mike. Ich habe in meinem Leben mit mehr als einem Göbel zu tun gehabt. Wie also reagiert Kommissar Hartmann auf den Anruf von einem Herrn Göbel? Er gebraucht ein paar bedeutungsschwere Worte. Amtsgeheimnis, Schweigepflicht, irgendwas von der Art. Dann lässt er sich zu einem Drink einladen. Na, was habe ich gesagt? Dein Aufschlag, Mike. Immerhin, Göbel, jetzt kenne ich wenigstens den Unterschied zwischen echtem Cognac und Verschnitt. Besten Dank für die Belehrung. Können wir jetzt zur Sache kommen? Was haben Sie gegen mich, Hartmann? Wir sollten eigentlich am gleichen Strang ziehen. Ah ja? Sie und er vertreten den Staat. Das Gleiche tue ich auch, in gewisser Weise. Die Transoctra ist nur auf dem Papier ein Privatunternehmen. Sie hat einen einzigen Kunden, den Staat. Der momentan etwas das Interesse an ihr verliert. Unsinn, Hartmann. Politiker reden heute so, morgen so. Aber sie sind nicht der Staat. Wer ist es denn dann? Der Staat ist unter anderem auch eine Interessengemeinschaft derjenigen, die ihm dienen. Und von ihm leben. Wie zum Beispiel Sie und der Hauptkommissar Hanno Böttiger. Also gleiche Brüder, gleiche Kappen Böttiger, Eduard Göbel und ich, eine einzige Interessensgemeinschaft. Der Unterschied zwischen Ihnen und mir besteht lediglich darin, dass Ihre Mittel und Aufgaben genau definiert sind. Meine nicht. Weshalb es Ihnen dann auch erlaubt ist, Mitarbeiter der Transoctra zu bespitzeln. Nicht zu bespitzeln, Hartmann. Beschützen. Im Zweifel sogar vor sich selbst. Und wofür wollen Sie Dr. Absmeier beschützen? Auch vor sich selbst? Könnte man so sagen. Sie waren bisher nicht sehr auskunftsfreudig, Hartmann. Aber eines habe ich Ihren Worten doch entnommen. Absmeier war, sagen wir, nicht ganz er selbst, als Ihr Kollege von der Streife sich mit ihm befasste. Richtig? In etwa. Sehen Sie? Und deswegen sitzen wir beide hier zusammen. Nicht wegen diesem Bagatellunfall. Absmeier steht unter Stress. Unter starkem Stress. Und das könnte gefährlich werden. Für ihn? Und die Transoctra. Unser ganzes Unternehmen steht derzeit ein bisschen unter Stress. Ja, habe ich mitbekommen. Wissen Sie, wo Absmeier herkam, als er diesen Lieferwagen anschrammte? Nein. Von mir. Ich hatte ihm mitgeteilt, dass die Fernsehkamera vor seinem Haus abgeschaltet worden sei. Aus Gründen der Ersparnis. Und dass er ab sofort wieder mit seinem eigenen Wagen zum Dienst fahren könne. Die Panzerlimousine bleibt in der Garage. Ebenfalls aus Gründen der Ersparnis. Aha. Was sagt dazu ein Absolvent mehrerer Psychologiekurse? Das wusste ich nicht. Jetzt wissen Sie es. Und da Sie ein neugieriger junger Mann sind, wissen Sie mit Sicherheit noch mehr über Dr. Absmeier. Denn Sie sitzen ja gewissermaßen an der Quelle. Lassen Sie Ihre Anspielung, Göbel. Oh, ich bitte tausendmal um Entschuldigung. War es denn notwendig, Absmeier mitzuteilen, dass die Kamera abgeschaltet ist? Eigentlich nicht. Früher oder später hätte er es auch so erfahren. Eigentlich nicht, sagen Sie. Immerhin hat Ihre Mitteilung eine interessante Reaktion provoziert. Das hat sie in der Tat. Trotzdem möchte ich nicht, und das ist meine Bitte an Sie, dass die Sache publik wird. Ach, und für so eine Kleinigkeit spendieren Sie einen 10-jährigen Cognac? 50-jährigen, Hartmann, 50-jährigen. Das scheint sich sogar gelohnt zu haben. Ihre Bitte hätte ich noch am Telefon erfüllt. Davon spreche ich nicht. Sondern? Sie teilen jetzt meine Sorgen um Dr. Absmeier. Darauf kam es mir an. Und ich versichere Ihnen, Sie werden bald noch sehr viel besorgter um ihn sein. Jetzt fährt er auf der Autobahn, sitzt selbst nicht mehr am Steuer, hält seltener und seltener an. Steuer. natürlich. Hält seltener und seltener an. Ist es ihm noch geheuer? Das ist ja Volker. Mhm. Ist es ihm wirklich noch geheuer? Volker. Wo haben Sie das her, Miguel? Das war doch die Stimme Ihres Mannes. Natürlich ist es die Stimme meines Mannes. Woher, Miguel? Ein Kellner hat mir das Band gegeben. Ein Kellner? Ich saß mit Göbel zusammen. Plötzlich fiel ihm ein, dass er einen dringenden Termin habe. Ich ging etwas später, kam der Kellner mir nach und sagte, dieses Päckchen hätte ich liegen gelassen. Im Büro habe ich es aufgemacht und fand die Kassette. Also hat sie in Wirklichkeit Göbel vergessen? Glaube ich nicht, Doris. Sondern? Herr Göbel wollte sie mir zuspielen. Wenn ich ihn auf die Kassette anspreche, wird er von nichts wissen, mache ich jeder Wette. Was beabsichtigt er? Zweierlei ist möglich. Er will ihrem Mann was anhängen. Aber was? Dass er nicht mehr richtig tickt, dass er eine Gefahr für die Transoctra darstellt. Immerhin ist er in dieser Firma alles Mögliche. Leitperson, der Mann mit dem Überblick, Vorbild in schwierigen Situationen, nicht zuletzt Geheimnisträger. Und so jemand reagiert auf eine mittelprächtige Karambolage mit Schock, nur weil er kurz zuvor erfahren hat, dass er nicht mehr unter Fernsehüberwachung steht. Außerdem sitzt er irgendwo herum und liest sich selbst Gedichte vor. In nicht mehr ganz nüchternem Zustand. Ist das noch normal, will Göbel suggerieren. Den Schockzustand, in dem Schilcher Inmann vorfand, hat Göbel übrigens selbst provoziert. Und zwar, wenn Sie mich fragen, ganz bewusst. Abschießen will er ihn also, mein Mann. Aber warum? Nur... Ja. Leiden konnte ich Göbel nie, so viel ist sicher. Er mich übrigens auch nicht. Es wäre denkbar, dass er noch einen anderen Grund für sein seltsames Manöver hatte. Er wäre? Er macht sich Sorgen. Um die Transoctra, um ihren Mann oder um beide. Ach, dass ich nicht lache, Miguel. Ein schwer durchschaubarer Mensch, dieser Göbel. Irgendwann hat er mal angedeutet, dass er aus einem Geheimdienst kommt. Für solche Leute hat mein Mann einfach nicht den richtigen Stallgeruch. Ihr Mann scheint nicht gerade der Typ zu sein, der sich ihnen anpasst. Bei seiner Vergangenheit. Aber viel wichtiger ist jetzt, wo hat Göbel diese Aufnahme her? Sie könnte aus Volkers Büro stammen, nach einem langen, schweren Tag. Oder aus seinem Arbeitszimmer hier im Haus. Mein Mann neigt dazu, sich gelegentlich in die eigene Vergangenheit zu flüchten, wenn er unter Stress steht. Das heißt trotzdem, er wird abgehört, dort oder hier. Wäre sowas überhaupt denkbar? Vor ein paar Jahren hat die Transoctra unser Haus in eine Festung verwandelt. Panzerglas in allen Fenstern. Sicherheitsjalousien, die sofort herunterrasseln, wenn man hier oder in der Firma auf einen bestimmten Knopf drückt. Dazu die Fernsehkamera, die seit neuestem abgeschaltet ist. Sie meinen, bei dieser Gelegenheit hätte Göbel mühelos auch ein paar Wanzen einbauen lassen können? Zumindest weiß er über die privaten Gewohnheiten meines Mannes recht gut Bescheid. Wieso? Meine Schuld, fürchte ich. Göbel hat meine Vertrauensseligkeit einmal sehr rigoros ausgenutzt. Als ich selbst... unter Stress stand. Er kann, wenn er will, sehr, wie soll ich sagen... Väterlich sein. Sogar charmant. Ich muss an die frische Luft, Miguel. Haben Sie noch etwas Zeit für mich? Umgebaut, sagen Sie? Wie kann man einen Menschen umbauen? Ja, das ist einfacher, als Sie glauben, Miguel. Ich hatte mich in diesen Clown verliebt, der auf der Bühne Schmetterlinge fing. Hm. Sie waren nicht vorhanden, aber er machte sie sichtbar. Es war reine Poesie. Ich habe nie etwas Schöneres gesehen, weder vorher noch nachher. Volker wiederum... Liebte sie. Auf alle Fälle war er entschlossen, mich zu gewinnen. Koste es, was es wolle. Das musste schließlich sogar meine Familie zur Kenntnis nehmen. Und da begann das Unglück. Eine von Tausen, das ist mein Mädchenname, heiratet einfach keinen Clown oder Schauspieler oder etwas in dieser Art. Also hat sie ihn... Ja, umgebaut, sagen Sie. Ja. Und ich nehme an, Ihre Familie war von Ihnen nicht gerade... Stimmt. Diplomaten, höhere Beamte, sogar ein Staatssekretär. Volker war von meiner Familie geradezu begeistert. Also ließ er sich in diesen Kreis hineinziehen, warf alles von sich, was ihn für mich liebenswert gemacht hatte. Und avancierte. Mit Hilfe ihrer Familie. Wohingegen das ehemalige Fräulein von Tausend aus ihrem anvisierten Beruf ein Hobby machen konnte und sich plötzlich mit sogenannten gesellschaftlichen Pflichten überhäuft sah. Dummerweise stellte sie eines Tages fest, dass sie das keineswegs gewollt hatte. Weder den Mann, der von seinem Status völlig fasziniert war, noch diese Scheinbeschäftigungen, die nichts weiter waren als Zeitvertreib. War Ihr Mann von seinem Status wirklich so fasziniert? Spielen Sie jetzt auf das Band an, das wir gehört haben? Vielleicht war er in Wirklichkeit nur davon fasziniert, dass er all das konnte, was man von ihm verlangte. Eine Art Künstlerstolz, wenn Sie so wollen. Warum lachen Sie mich? Ja, weil der Umpeter sich ganz ähnlich ausgedrückt hat, als ich mit ihm über Ihren Mann sprach. Vielleicht, sagte er, spielt Volker einfach eine Rolle oder er glaubt es wenigstens. Wenn das zutreffen sollte, hat Volker inzwischen gemerkt, dass es nicht geht. Ja, und Göbel hat gemerkt, dass er das gemerkt hat. Ja? Böttiger, was führt Sie in meinen Fuchsbau? Neugierde, Göbel. Ganz gewöhnliche Neugierde. Gehört schließlich zu meinen Berufspflichten. Wie auch zu meinen. Nehmen Sie Platz. Danke. Ja, sparen wir uns also die Floskeln. Ich bin ganz Ohr. Sowas schon mal gesehen? Machen Sie Witze, Böttiger? Wird er wohl noch eine Wanze erkennen, wenn es mir in die Finger gerät. Sie arbeiten doch gelegentlich mit solchen Dingern. Erwarten Sie dazu einen Kommentar? Nehmen wir an, ich würde einem begründeten Verdacht nachgehen, das Haus Fichtenstraße Nummer 23 von einem Spezialisten daraufhin überprüfen lassen, ob es mit Wanzen bestückt ist. Glauben Sie, der Mann würde fündig werden? Durchaus möglich. Dr. Absmeier, Besitzer des Hauses Fichtenstraße 23, ist schließlich ein hochrangiger Geheimnisträger und alle möglichen feindlichen Dienste könnten an ihm interessiert sein. Sogar einige, die wir für unsere Freunde halten. Was interessiert an dem, was Dr. Absmeier in seinem privaten Arbeitszimmer treibt? Warum nicht? Vielleicht erweist sich ja, dass er erpressbar ist. Mhm. Es gibt noch eine andere Variante. Das Haus Fichtenstraße 23 wurde vor etlichen Jahren mit allen möglichen Sicherheitseinrichtungen bestückt. Von der Transoctra. Bei dieser Gelegenheit könnten Ihre Techniker ein paar Wanzen angebracht haben. In den Rahmen der neuen Panzerglasfenster zum Beispiel, wo sie besonders leicht anzupeilen sind. Und warum sollten wir das getan haben? Nun machen Sie bitte mit mir keine Witze, Göbel. Schließlich sind wir beide lange genug im Geschäft, um das Geschäft zu verstehen. Was meinen Sie? Würde die Überprüfung etwas erbringen oder nicht? Wenn sie denn etwas erbringen sollte, was hätten Sie in der Hand? Auf jeden Fall wäre das Ergebnis für Sie unangenehm. Entweder haben Sie Absmeier nicht genug gegen feindliche Dienste abgeschirmt oder Sie haben ihn selbst bespitzelt. So oder so ein mittlerer Skandal. Der vom Inhaber einer bestimmten Nummer in Ihrem Präsidium schneller abgewürgt würde, als Sie und ich auf drei zählen können. Wir können es ja darauf ankommen lassen. Was wollen Sie wirklich, Böttiger? Ich will wissen, was für ein Spiel Sie mit meinem Kollegen Hartmann treiben. Spiel ist gar kein so schlechter Ausdruck. Bei einem Spiel weiß man nie, wie es ausgeht. Irgendetwas musste ich versuchen. Sie misstrauen, Dr. Absmeier. Mir war immer klar, dass er irgendwann einmal aus dem Ruder laufen würde. Wessen Ruder? Böttiger. Ein Mann heuert an bei einer sehr speziellen Truppe und gegen eine fürstliche Gage. Entweder honoriert er diesen Vertrag mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben können, oder... Die Truppe muss ihn ausstoßen. Geht leider nicht. Der Mann gehört dir schon zu lange an. Wie auf die preußische Fahne schwört. Hat nichts mehr, was ihm selber gehört. Ja, Sie meinen das ironisch. Ich meine es ernst. Dr. Absmeier versucht sich zurzeit in zwei verschiedenen Rollen. Bei seinen Kollegen und Untergebenen verbreitet er mit großer Beredsamkeit Zuversicht, was die Aussichten der Transoctra betrifft. Insgeheim gibt er sich Zweifeln hin, die, wenn Sie mich fragen, in reiner Sentimentalität wurzeln. Habe ich nicht mein eigentliches Lebensziel verfehlt? Habe ich mich nicht an eine Sache verkauft, deren Bedeutung zu schwinden scheint? Verteidigung der Demokratie, der Freiheit und so weiter und so weiter. Auf solche Symptome muss ich achten, Böttiger. Das ist einfach Pflicht. Die auch gewisse ziemlich illegale Praktiken rechtfertigt. Vorschlag zur Güte, Böttiger. Sie sagen mir, woher diese Wanze stammt? Ich übergebe Ihnen dafür noch ein paar Bänder mit der Stimme von Dr. Absmeier, die Sie abhören können. Und wenn Ihnen mein Standpunkt danach immer noch dubios erscheint, dann tun Sie, was Sie nicht lassen können. Aber ich bin sicher, Sie werden mich dann verstanden haben. Also? Na schön, Göbel. Die Wanze stammt aus unserer Asservatenkammer. Ich könnte jetzt sagen, das habe ich mir gedacht, aber ich tue es nicht. Hier sind die Kassetten. Herein. Herr Kommissar? Ach ja, Peter, das ist ja eine Überraschung. Tag. Platz. Ich habe gute Nachrichten. Ja, da bin ich aber gespannt. Ja, sehr gute sogar. Die eine, es ist mir gelungen, diesen Regisseur, über den ich mich bei Ihrem Besuch beklagt habe, nun ja, sagen wir mal, so zu entmutigen, dass er das Handtuch warf. Gratuliere, Herr... Umpeter. Herr Umpeter. Danke. Für Sie ist diese Siegesfanfare zwar von geringerer Bedeutung als für mich, aber meine erste Meldung hängt mit der zweiten zusammen. Das Verschwinden dieses Banausen verschafft mir möglicherweise die Zeit für eine nächste... Na? Also, da kann ich nur raten... Eine nächste Arkadienreise? Getroffen, Herr Kommissar, getroffen. Volker und ich, nur wir beide, beabsichtigen uns in Bälde ganz still und heimlich abzuseilen. In die Heimat Alexanders des Großen, nach Edessa. Sehr schön, dann haben Sie sich also mit Herrn Dr. Absmeier... Ja, er kam zu meiner Matinee. Ich... Lars Hölderlin. Aha. Ich muss ihn ins Herz getroffen haben. Es war wie in alten Tagen. Das ist schön für Sie. Hat Dr. Absmeier irgendwelche Andeutungen gemacht, die sich auf das beziehen, was ich Ihnen neulich mal... Kein Wort, junger Freund, kein einziges Wort. Er war der, als den ich ihn kenne. Heiter, gelöst, witzig. Und wissen Sie was? Ja. Ich meine, nein. Volker hat seinen derzeitigen Beruf nie ernst genommen. Nicht einen einzigen Tag, ja nicht einmal eine einzige Sekunde lang. Dort mitzumachen, bei diesem waffenschmiedenden Manager, war für ihn nur ein köstlicher Jokus. War? Na, war ist... Welche Bedeutung sollte das haben? Sicher ist nur, er steht vollkommen über der Sache und fühlt sich frei, sie jederzeit... fallen zu lassen. Das hat er so gesagt? Vielleicht nicht mit meinen Worten, aber er hat. Wie finden Sie das? Ja, also äußerst interessant. Nicht wahr? Jedenfalls fühlte ich mich verpflichtet, Ihnen davon Mitteilung zu machen, da Sie mir ja die Gelegenheit verschafft haben, einem guten alten Freund zu helfen. Nochmals, vielen Dank dafür, Herr Kommissar. Und Ihnen selbst, toi, toi. Toi. Toi. Ja, vielen Dank, Herr Um. Peter. Ja. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke Ihnen, Sie sind in Eile. Danke sehr. Auf Wiederschauen, vielen Dank. Abseilen, Arkadienreise, Edessa. Schürcher, ist er noch schon zurück? Ich muss ihn sofort sprechen, sag ihm das sofort, ja. Danke, ja. Auf den Festungswällen des Abendlandes, an der Seite das Schwert, das Tausende auslöschen kann, und jetzt nicht einmal mehr Applaus für den Gang von der Haustür zur Wagentür. Ach, du dicke Sei. Man reiche mir ein Zitat. Bitte ernst, bitte würdig, hier sehr gut ausgezeichnet. Die Bibliothek im Kopf noch immer wohl sortiert. Einst wird kommen der Tag, da die heilige Ilion hinsinkt. Priamos selbst und das Volk des lanzenkundigen Königs. Puh. Priamus. Lass die schwarze Hengen trommeln, poltern, rum-bum-bum, rum-bum-bum, da sie hinsinkt, die heilige Nase und das trojanische Pferd in den Mauern. Kassandra! Kassandra! Oh Gott! Ja. Hattest du den Frieden angedroht? Und du? Nein, ich hab's nicht gedacht. Meine Schöne. Ui. Mein Gott, der hat wirklich einen leichten Sprung in der Schüssel. Vergleich den Untergang von Troja mit dem Untergang der NATO, Transoctra? Naja, auf jeden Fall beklagt er den Ausbruch des Friedens. Weil ihn das um den Sinn seines Lebens bringt? Zumindest um den Sinn seines Daseins als Waffenproduzent. Ja, dabei sagt Umpeter, er hätte dieses Dasein nie ernst genommen. Ja, das kann Absmeier ihm einreden, aber nicht mir. Ja, vielleicht hat er ja irgendwann, sagen wir mal, nach der Auflösung des Warschauer Paktes an dem, was er treibt, zu zweifeln begonnen und quält sich seitdem mit ein paar Skrupeln herum. Aufgeplatzt ist diese Wunde aber erst... Als Göbel ihm sagte, die Kamera sei abgeschaltet. Die Bewachung scheint für ihn der Beweis dafür gewesen zu sein, dass er eine wichtige Aufgabe erfüllt. Jetzt ist er nicht mehr wichtig genug, um be- und überwacht zu werden. Und deshalb will er sich abseilen. Zurück nach Arkadien, dort, wo er von Anfang an hätte bleiben sollen. Was jetzt? Müssen wir nicht Göbel unterrichten über das, was mir Umpeter gesagt hat? Mein Gott, bin ich Göbels Agent? Soll er seine halbseitigen Geschäfte doch selbst zu Ende bringen? Lass uns erstmal den Rest des Bandes abhören. Ist da noch was drauf? Glaub ja. Ja, los. Hattest du den Frieden angedroht? Und du, meine Schöne, träumend in einem halb erträumten Spanien, wo warst du? Aus. Nichts mehr. Und du, meine Schöne? Er meint Doris. Ja, das glaube ich auch. Doris. Da. Hm? Hast du nichts gehört? Da war doch was. Ach, Unsinn, Miguel. Die Nächte in dieser Einsamkeit sind voll merkwürdiger Geräusche. Klang, als ob jemand ums Haus herumgeht. Ach, wer sollte sich hierher verirren? Du komm, bleib im Bett. Miguel, was soll das? Am Steg steht ein Auto. Jetzt fährt's weg. Ach, die Fischer legen manchmal nachts die Reusen aus. Ich weiß nicht. Aber Miguel, komm. Ich hab dir doch gesagt, dass mein Mann schon lange nicht mehr hierher kommt. Diese Seehütte erinnert ihn so sehr an... Ja, an ein Leben, mit dem er gebrochen hat. Romantische Tage, von denen er nichts mehr wissen will. Und du? Was ich? Du erinnerst du dich gern an diese romantischen Tage? Ich lebe darin. Träumend in einem halb erträumten Spanien. Mein Mann hat eine poetische Ader, das weißt du doch. Und was er da aufs Band gesprochen hat, das war keine Poesie. Dann war es der Geist des Weines, der aus ihm sprach. Vor 2 Tagen bist du noch empört gewesen, als ich dir sagte, dass Göbel deinen Mann abhört. Das war vor 2 Tagen. Inzwischen ist viel geschehen. Was ist geschehen? Ein junger Mann tritt in mein halb erträumtes Spanien am Schilf umgebenden See. Erhitzt, verwirrt, besorgt. Besorgt um mich. Du warst so süß, Miguel. Ich hatte schon immer darauf gewartet, dass du mich einmal mit anderen Augen ansiehst, als mit denen eines beflissenen Schülers. Das tue ich schon lange. Ja, aber nur, wenn du glaubst, ich merke es nicht. Verdammt nochmal. Was ist denn nun schon wieder? Jetzt fährt das Auto drüben am Waldrand entlang. Mit so einem dicken Schlitten kutschiert kein Fischer herum. Das willst du erkennen, aus der Entfernung? Ich habe gute Augen und ich bin Polizist. Ach, mein kleiner Polizist. Sucht nach Tätern, wo gar nichts geschehen ist. Also eben hast du noch gesagt, es sei sehr viel geschehen. Hab ich das? Thessaloniki calling, your number ready, over. Transoctra ready, go ahead, Thessaloniki, over. Sind Sie endlich durchgekommen, Lachmann? Im Moment noch, Herr Göbel. Expecting Transoctor not later than 2400. Over. Transoctor will be arriving before 2400. Thank you, Thessaloniki. Over and out. Lassen die uns noch runter, wenn wir vor 24 Uhr um Landeerlaubnis bitten. Ein glattes Wunder. Quatsch, Lachmann. Gute Beziehung, nichts weiter. Wann können wir denn los? Ich muss noch zum Wetter. In einer knappen halben Stunde. Na dann mal zu, Lachmann. Und besorgen Sie noch eine Straßenkarte. Saloniki bis Edessa oder Efsoni, Lachmann. Wird gemacht, Herr Göbel. Und dann zu Ihnen, Hartmann. Wenn diese Geschichte in Ihre Papiere kommt, dann werden Sie noch lange dran zu knabbern haben. Na, ohne mich wüssten Sie nicht, wo Dr. Absmeier sich jetzt wahrscheinlich aufhält. Ja, das ist das Einzige, was zu Ihren Gunsten spricht, Hartmann. Andererseits wäre er vermutlich kaum auf die Idee gekommen, seinen Freund Umpeter aus dem Bett zu klingeln und mit ihm abzudonnern, wenn er seine Frau allein in der Hütte vorgefunden hätte. Mein Gott! Stellen Sie sich doch vor, er folgt einfach blindlings seinem alten Leitstrahl. Österreich, Jugoslawien, der gute alte Autoputt. Dr. Absmeier wird wohl wissen, dass in Jugoslawien geschossen wird. In seinem Zustand weiß er möglicherweise gar nichts. Ja, schließlich ist Umpeter dabei. Ja, das ist noch so ein romantischer Spinner. Wenn Absmeier etwas passiert, Hartmann, dann können Sie Ihre Hundemarke abgeben. Das schwöre ich. Na, endlich! Da kommt ja Frau Absmeier. Will die denn mitfliegen? Was heißt will? Ihr muss. Aber Ihre Anwesenheit ist übrigens nicht mehr vonnöten, Hartmann. Na komm, machen Sie eine Fliege. Herr Kommissar, meine Garderobe kennen Sie ja. Vielen Dank. Ja, bitte setzen Sie sich. Dankeschön. Ja. Danke, dass Sie gekommen sind. Gern geschehen. Dieser schreckliche Kerl, Goebbels oder so ähnlich, hat mich zwar zu strengstem Stillschweigen verpflichtet, aber irgendwann muss ich es loswerden. Ich bin ganz ohr. Es waren die schrecklichsten 30 Stunden meines Lebens. Jetzt weiß ich, was Todesangst ist. Sie sind wirklich durch Jugoslawien gefahren? Ich muss irgendwann eingeschlafen sein. Als ich wieder zu mir kam, sah ich als erstes einen ausgebrannten Panzer rechts am Weg. Volker sagte, die Slowenen hätten nur gegrinst, als er sagte, wo er hin wolle. Und die kroatische Grenze sei unbesetzt gewesen. Er fuhr wie ein Automat. Einmal heulte eine Maschine im Tiefflug über uns hin. Dann hörten wir Artilleriefeuer. In der Nacht stiegen Leuchtraketen auf. Erst als wir schon durch Mazedonien fuhren, schien Volker zu begreifen, was er getan hatte. Aber da lag das Gröbste bereits hinter uns. Glaubten wir wenigstens. Wieso glaubten? Ist doch noch was passiert? Ein Schuss. Ich schwöre, es war ein Schuss. Bei Efsoni sind wir praktisch quer über die griechische Grenze geschlittert. Volker sagt, es sei nur ein Reifen geplatzt. Ja, und dann? Ja, dann wurde es erst richtig gespenstisch. Ich stieg aus dem Wagen mit zitternden Knien. Volker vertrat sich bereits die Beine. Es begann schon wieder zu dämmern. Plötzlich höre ich ihn lachen. Volker steht vor einem dieser Wegweiser, die nach allen Richtungen hin zeigen, so und so viele Kilometer nach Athen oder Istanbul oder Belgrad. Er deutet auf einen der Arme und fragt, was steht da, Gerd Friedrich? Ich buchstabiere mühsam diese griechischen Lettern und bekomme es endlich heraus. Sarajevo. Steht da, so und so viele Kilometer nach Sarajevo. Volker lacht schon wieder. Dort, sagt er, dort hat alles angefangen. Was, frage ich völlig verblüfft. Das, wovon ich lebe, der Krieg. Er meinte... Natürlich meint er das, 1914. Ermordung des österreichischen Thronfolgers, Erster Weltkrieg. Volker lacht und lacht. Ich versuche, sagt er, einer Sache zu entrennen, an die ich nicht mehr glaube. Und wo führt mein Weg hin? An verbrannten Panzern vorbei, auf die Straße nach Sarajevo. Mein Gott, was war ich für ein Idiot. Als ob Kassandra, Königstochter von Troja, wirklich den Frieden angedroht hätte. Von da an war plötzlich wieder ganz ruhig und normal. Verstehen Sie das, Herr Kommissar? Ich glaube schon, Herr Umpeter. Sie sind dann weitergefahren? Nachdem der Reifen gewechselt war, in die blaue Nacht hinein. Volker sagte, dieser Goebbels misstraue ihm wegen seiner Vergangenheit. Wahrscheinlich habe er ein paar Wanzen in seinem Arbeitszimmer installiert. Goebbels bekommt... Göbel, der Mann heißt Göbel, aber ist egal. Göbel bekomme aber überwiegend Liebesgedichte zu hören. Liebesgedichte? Ja. Volker leidet darunter, dass seine Frau ihn nicht mehr mit den Augen von einst betrachtet. Kann aber offensichtlich die Wand, die zwischen ihm und ihr emporgewachsen ist, kaum noch durchbrechen. So hält er nachts einsame Monologe, die alle an sie gerichtet sind. Die Göbel löscht, bevor er seine Abhörbinde herausgibt. Wie meinen Sie? Nichts weiter, Herr Umpeter. Kamen Sie glücklich in Edessa an? Na, dort warteten bereits dieser Göbel, Doris Absmeier und der Pilot, der sie nach Saloniki hergefahren hatte. Und weiter? Göbel, der Pilot und ich fuhren sofort wieder zurück. Frau Absmeier? Doris und Volker sind noch dort. Es ist eine Landschaft wie im Paradies. Sie müssen herrliche Tage verbringen. Ah ja. Noch einen, die Herren. Ja, noch einen, Robby. Kommissar Hartmann hat den besten Cognac verdient, den dieses Etablissement bieten kann. Ihr Wohl, Hartmann. Prost, Göbel. Sie sind ja mal wieder die Güte in Person. Nur dankbar, Hartmann, nur dankbar. Sie haben der Transoctra einen enorm wichtigen Dienst erwiesen. Wenn auch unbeabsichtigterweise. Wie meinen Sie das? Genau so. Robby, gehen Sie mal ein bisschen aus der Reichweite. Danke, verstanden. Bin schon so gut wie weg. Also ein etwas angeknackster Manager, der... Ist wieder voll funktionstüchtig. Weltbild in Ordnung, Ehe intakt. Das also scheint Sie zu verblüffen, Hartmann? Die Ehe, ich dachte, dass... Ja, Sie sollten sich nicht so wichtig nehmen, junger Freund. Eine in flagranti ertappte Ehefrau muss ihrem Mann gegenüber sehr viel Entgegenkommen zeigen. Und dabei kommt man sich näher. Dabei entdeckt einer den anderen vollkommen neu. Vielleicht findet die Dame sogar den Poeten im Manager wieder, den sie so lange vermisst hat. Die Landschaft da unten wie ist... Wie im Paradies, ja, ich weiß. Ach, Sie kennen Edessa? Nein. Na, wie auch immer. Ich jedenfalls bin rundum zufrieden. Etwa mit mir? Ja, mit wem denn sonst? Schade, dass wir uns heute zum letzten Mal sehen. Sie wollen uns verlassen, Göbel? Nicht ich, Hartmann. Sie... Es wäre klug, wenn Sie Ihre Mitgliedskarte zurückgeben. Schließlich ist Dr. Absmeier unser stellvertretender Clubvorsitzender. Und bei dieser Gelegenheit, was wollen Sie schon mit Spanisch anfangen? An der Straße nach Sarajevo. Sie hörten ein Hörspiel von Gerhard Herrn. Es sprachen Kommissar Hartmann, Jochen Schröder. Hauptkommissar Böttiger, Reinhard Schulert. Volker Absmeier, Horst Johanni. Doris Absmeier, Katinka Hoffmann. Göbel, Wolfgang Forrester. Gerd-Friedrich Umpeter, Karl-Heinz Fiege. In weiteren Rollen hörten Sie Bernd Kranz, Ludwig Böttger, Dieter Bach und Christiane Lassenger. Ton und Technik: Theresia Singer, Dieter Stratmann und Gabi Neugroder. Regieassistenz: Georg Zumklein. Regie: Klaus Wirbitzki.